Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 949, an Goethe, Weimar, 8. Februar 1804. Für das Überschickte danke ich allerschönstens. Mit den griechischen Dingen ist es eben eine mißliche Sache auf unserm Theater und, unbesehen des Werks, würde ich schon dagegen raten. Hat man ihnen nicht abseiten wie Lanz von einer Aufführung der Helena des Euripides gesprochen, wobei aber der Chor mit der Flöte soll begleitet werden? Ich habe schon vor 5 Wochen davon reden hören und vergessen, sie zu fragen. Da ich mich heute in einer ganz guten Arbeitslaune befinde, so werde ich wohl einen langen Abend machen und zweifle, ob ich werde ausgehen können. Leider muss ich den morgenden Tag heute zu antizipieren suchen, da ich bei Madame de Stael zum Mittag essen soll. Ihren Brief an meinen Schwager habe ich gestern expediert und seinen Inhalt nachdrücklich empfohlen. SCH